96. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Weise und Tapfere ergibt sich in jedes Schicksal. Wie kannst du doch über etwas unmutig sein und klagen, während du einsehen solltest, dass nichts an jenen Dingen übel ist, als dass du darüber unmutig bist und klagst. Wenn du mich fragst, so ist meine Meinung, dass es für den Mann kein Unglück gibt, außer dass es in der Welt etwas gibt, was er für ein Unglück hält. Ich werde mich selbst nicht ertragen, an dem Tage, da ich etwas nicht werde ertragen können. Ich bin nicht gesund, das gehört zu meinem Schicksal. Meine Leute liegen da nieder, die Schulden drücken, das Haus will einstürzen, Verluste, Wunden, Mühen, Gefahren sind eingetreten. So pflegt es zu gehen. Das ist nicht genug, es sollte so gehen. Dergleichen ist Fügung, nicht Zufall. Wenn du mir einigen Glauben schenkst, da ich dir genau meine innersten Regungen offenbare, bei allem, was widrig und hart erscheint, habe ich mich so gewöhnt. Ich gehorche Gott nicht, sondern stimme ihm bei. Ich folge ihm von Herzen, nicht weil ich muss. Nichts wird je mir zustoßen, was ich traurig aufnehme und mit übler Miene. Keinen Tribut werde ich mit Widerwillen entrichten. Alles aber, wobei wir seufzen, wovor wir erschrecken, ist ein Tribut des Lebens. Davon, mein Lucilius, wirst du weder hoffen noch suchen, frei zu sein. Steinschmerz hat dich beunruhigt. Schlimm lautende Briefe sind eingelaufen. Ein Verlust folgt auf den andern. Ich will noch näher kommen. Du hast für deine Ehre und Freiheit gefürchtet. Wie? Du wusstest nicht, dass du dies wünschtest, als du ein hohes Alter wünschtest? Das alles bringt ein langes Leben mit sich, wie eine lange Reise, Staub und Kot und Regen. Aber ich wollte leben und dabei von allen Beschwerlichkeiten frei sein. Eine so weibische Rede gereicht dem Manne zur Schande. Siehe zu, wie du diesen meinen Wunsch aufnehmest. Ich tue ihn großherzig, nicht bloß gutherzig. Mögen Götter und Göttinnen verhüten, dass du ein Liebling des Glückes werdest. Frage dich selbst, wenn ein Gott dir die Wahl vergönnte, ob du lieber auf dem Speisemarkte oder im Lager leben wolltest. Aber leben, Lucilius, heißt Kriegsdienste tun. Diejenigen also, welche umhergeworfen werden und unter Mühe und Beschwerde auf- und abwärts wandern und die gefährlichsten Züge unternehmen, sind tapfere Männer und die ersten im Lager. Diejenigen, welche einer faulen Ruhe, während andere sich abmühen, weichlich sich hingeben, sind Turteltäubchen, denen die Schande Sicherheit schafft. Ende von 96. Brief.